selber lachen kann, dann ist es gut. Wir machen das einfach so aus dem Stegreif. Ja. Ich bin in Münster und mit der Isabel Liptei. Wir hatten einen wunderschönen Tag hier in Münster. Jetzt sind wir unweit mit Blick auf das Paul-Wulff-Denkmal. Und Isabel hat eben, als wir zusammengesessen haben und gequatscht haben, noch ein wichtiges Kapitel aus ihrer ersten Zeit hier in Münster erzählt. Und ich dachte, es wäre schön, nochmal anzuknüpfen, da den Hauptteil deiner Geschichte hast du in Hamm uns zumindest erzählt. Und du hast ein bisschen davon gesprochen, wie schwer es für dich auch war, im Exil anzukommen und im Exil die ersten Jahre zu verbringen. Willst du ein bisschen da anknüpfen und ein bisschen erzählen? Da war eine große Konferenz zu der Zeit, ausgerechnet 10 Jahre nach dem Putsch. Bist du hergekommen und war diese Konferenz? Erzähl mal ein bisschen, Isabel. Okay. Hallo, vielen, vielen Dank, Claudia. 1983 bin ich aus Chile nach Münster gekommen, weil ich eine Freundin hier hatte, die Pilar Benitez, die aus Chile war und 2 Jahre vor mir in Münster gelandet war. Sonst wäre ich ganz, ganz, ganz woanders gewesen, ne? Deutschland war nicht mein gewähltes Land. Ich wollte nur weg. Wegen Haft, wegen Arbeitslosigkeit danach und wegen meinem Bruder, der zu Geheimdienst gehörte. Das war schon heikel genug. Und als ich nach Münster kam, das war 83, das war gerade 10 Jahre nach dem Putsch in Chile, und da gab es einen Riesenkongress in Münster, 10 Jahre nach dem Putsch Chiles. Und da kam zum Beispiel Allendes Frau, viele ehemalige Minister von Allende, die überlebt haben, und andere aus allen Parteien, linke Parteien. Und es war verdammt schwierig, weil, klar, ich kam, nur Pilar kannte mich. Und ich hatte ihre Hälfte des Bettes, das war alles, was ich hatte, eine halbe Matratze. Und als ihr Freund kam, musste ich woanders gehen. Und genau. ich glaube, das war der Anfang für viele. Und natürlich kam zusammen, ich war Auslandskorrespondentin der Zeitschrift Analysis. Das war eine der wichtigsten oppositionellen Zeitschriften unter der Diktatur. Juan Pablo Cárdenas war der Leiter von Analysis und er ging ständig in Haft, oder eine meiner Mitarbeiter, Journalist, wurde mit 14 Schüssen im Kopf getötet. Ne? Von Analysis. Und so kam ich auch, um über diesen Kongress zu schreiben. Ne? Natürlich, ich konnte nicht einfach so rein, weil ich die Schwester von einem Geheimdienstler war. Tatsächlich war es so. Ne? Und das war kompliziert, weil ich musste vor jeder Partei die kamen von der Sozialistischen Partei, Kommunistische Partei, mir und so weiter. Und ich musste in 10 Minuten meine Geschichte erzählen, ne? Bis sich eine in mich verliebt hat. Okay. Und das war ein langer Prozess, ein sehr, sehr langer Prozess, bis ich Aufenthalt für 1 Monat, für 2 Monate, für 3 Monate hatte. Den ganzen Papierkram mit der Uni, die 4 Semester anerkannt hat von meinem Journalismusstudium, wo ich ganz schnell Spanischgruppen gegründet habe, obwohl ich nie Spanisch unterrichtet hatte. Aber so, die Uni akzeptierte meine 4 Semester und so konnte ich Deutsch als Fremdsprache haben. Und so habe ich Spanisch unterrichtet. Genau so. Ne? Und ja, jetzt bin ich 40 Jahre hier und es ist einfach, jetzt kann ich darüber lachen, aber in dem Moment war verdammt gefährlich, weil hätte sein können, dass eine mir einfach einen Schuss gegeben hätte. Ne? Es war, die Angst war da und ich kann das nachvollziehen, nur ich hatte keine Schuld, dass mein Bruder zu Geheimdienst gehörte, ne? Weil wir nie zusammengelebt hatten. Wir hatten eine ganz andere Entwicklung gehabt. Auf jeden Fall, es ist jetzt das Gefühl, jetzt wo wir vor Paul Wolfs Statue stehen, ein Mensch, der unter der Nazizeit so gelitten hat, er gehörte zu dieser Gruppe von Menschen, die als Kinder, die in Heime wohnten, kastriert wurde. Und er hat sein Leben lang gekämpft um eine Wiedergutmachung, um eine Anerkennung. Und er hat so viel Material gesammelt. Er war so wie, ich habe ihn persönlich kennengelernt, der war auf dem Prinzipalmarkt und hat immer unter seinem Mantel ganz viel Material, Zeitungsartikel und so weiter. Er war, ja, der hat ein Riesenarchiv gehabt und als er gestorben war, der Paul Wolf, wo ein Film gedreht wurde, der Robert Krieg hat einen Film mit ihm gedreht, ein Buch wurde über ihn geschrieben und dann die Silke Wagner hat diese Statue gemacht, als alle 10 Jahre gibt es ein Skulpturprojekt in Münster. Und in diesem Skulpturprojekt hat die Silke Wagner diese Statue von Paul Wolf errichtet. Und der Bernd Rücke, der die Graswurzelrevolution leitet, die tolle anarchistische Zeitschrift, er macht immer einen neuen Mantel zu Paul Wolf und normalerweise sind Dokumente über ihn. Aber diesmal hat mit der Wohnungssituation in Münster zu tun und mit dem PG, Paul Gerhardt Haus, die wir hier gegenüber sehen. Wir stehen an der Promenade vor Paul Wolf und da ist die Kirche und da hinten das Paul Gerhardt Haus. PG. Da gab es einen Riesenaufstand, weil die evangelische Kirche in Münster hat einfach die Genehmigung gegeben, um diese Riesengebäude, Kulturzentrum für Jugendliche, die kein Zuhause haben oder ganz wenig haben, wo sie alles Mögliche lernen konnten, eine Band, Proberäume, Cafés und so weiter. Jahrelang, ich weiß nicht, wie lange das PG existierte, einfach dieses Gebäude jetzt abzureißen. Es ist so was Grausames. Die Jugendlichen haben jetzt letzte Woche das PG besetzt, 2 Tage lang, bis die Polizei sie alle rausgeholt hat. Und ja, es gibt kein. Die evangelische Kirche hat nichts zum Anbieten für die Jugendlichen. Und das ist, ja, ich habe keine Wörter dafür. Und der Bernd Rücke hat dann dem Paul Wolf einen neuen Mantel gegeben, und zwar mit der ganzen Wohnsituation in Münster und das PG dargestellt. Und das ist wunderbar. Und so verknüpft sich alles, die gestrige Geschichte Münsters und die heutige. Und so läuft auch im Stadtmuseum jetzt eine tolle Ausstellung zur Frauenstraße 24, das älteste besetzte Haus in Deutschland. Eine wunderschöne Ausstellung. Dankeschön, Isabel. So viele Geschichten.